Höret von Maria, der Kräuterfrau, die halb verkannt, halb gebraucht war. Das Aug ist clownmild, die Tochter jener Alten, die einst Jack das Leben hielt. Nun webt sie Trank und Segen, kennt Wurzel, Blatt und Saft. Die Hände künden Heilung, doch die Menschen bringen Haft. Sie geht am Markt mit Korb, die Blicke sind gespalten schwer. Sie hilft bei Kind und Schwur, doch flüstern sie vom Dunklen her. Nur einer trat zu ihr mit Herz, mit Werk und rauem Sinn. Jack fand bei ihr ein freundlich Wort, nicht Spott, nicht blanken Spinn. Sie gab ihm Brot, sie gab ihm Raum, die Nacht ward ihre Zier. Freundschaft ward Feder und auch beider Lendenbegier. Die Dorfborn sahen und senkten nicht ihr Auge ohne Groll. Sie dulden ihre Kunst bei Stund, wenn Frauen gebrechlich lag und suchten auch beim Kräuterweib, was Fleisch es begehren mag. Ein letzter stummer Schwur gab sie ihm eine Nacht allein, ein Preis in dunkler Spur. Die Nacht war mild, der Wald, er atmete, die Sterne sahen kein Wort. In jener Stund ward Leben ihr gegeben, ohne prahlend Ort. Er war des Werkzeugs Hand, in ihr den Samen stillgelegt. Doch nennt den Vater nicht den Mann, der bald das Kind gesägt. So ward ein Kind geboren aus der Nacht und stillen Weh. Die Menschen sahen sie flüstern laut, durch Dämon sei's geschehen. Maria, Maria, Heil und Furcht an einem Ort. Sie reicht das Brot, sie reicht die Salb, doch trägt ein anderes Wort. Maria, Maria, die Hände lindern, doch der Blick, die Dorfborn sehen im Innern spitz. Glück, sie trägt die Last der Blicke, nimmt das Kind auf sanfter Brust. Die Alten gehen still zu ihr, wenn Krankheit schreit nach Lust. Man nennet sie verrucht und weise, man braucht sie in der Not. So lebt sie zwischen Flüsterwort und warmem Lebensbrot. Maria, Maria, Heil und Furcht an einem Ort. Sie reicht das Brot, sie reicht die Salb, doch trägt ein anderes Wort. Maria, Maria, unerschrocken, mild und schwer, sie nährt das Leben, fängt die Kinder auf und bleibt doch halb verwehrt. Und Maria wandelte weiter, Pflanz in Hand, das Kind geborgen, die Dornen blieben nah.